Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Gott segne dieses Wort. Zuhören. In diesem Bibeltext hier aus dem Hebräerbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, auf Gott zu hören und Gott zuzuhören. Und wie es hier beschrieben wird, es ist unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus, die es uns ermöglicht, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Ja, und darauf kommt es an, das ist, was heilig bedeutet. Also wir haben Gott, als wir, die wir Jesus Christus folgen, durch Gottes Gnade in unserem Glauben eine persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus und können eben dadurch ein heiliges Leben führen und uns abwenden als reuige Sünder von allem Bösen und von der Sünde, haben aber immer noch in uns die Sündhaftigkeit. Und da hilft uns eben auch unser Jesus Christus, dieses abzulegen. Wie gesagt, es braucht seine Zeit und das geht eben auch nur in Gottes Wort tagtäglich, dass wir uns im Wort befinden und uns erinnern, dass wie wichtig es ist, Gott zuzuhören und vor allem seinem Wort. Ja, und die Bibel nicht zu sehen als etwas, dass ich das tun muss, nein, sondern unsere Herzen wenden uns Christus zu, der Bibel zu. Wir wollen Gottes Wort lesen und wir sind begeistert, ja, und wollen Gott zuhören, denn nur wenn wir Gott zuhören, kann uns der Heilige Geist ins Herz sprechen, durch Gottes Wort, durch die Bibel. Und nur dann befinden wir uns dann in Gottes Willen, ja, wie es hier auch steht, und auch in Gottes Zeitrahmen. Und der ist sehr, sehr unterschiedlich von dem, kann sehr unterschiedlich sein von dem, was nun die Welt uns vorgaukelt. Ja, ob das nun Nachrichten oder Medien sind oder was sich Unterhaltung nennt. Das hindert uns in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus und wir sollten auch wachsam sein, welchen Stimmen wir zuhören. Ja? Also das heißt nun nicht, dass wir nicht irgendwie ein Hobby haben können oder sowas, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt so viele Stimmen und das ist letztendlich nur Lärm, ja? Und der hindert uns eben, Gott zuzuhören. Und darauf kommt es an. Und es ist auch eine Ermahnung hier. Wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Und das bedeutet, dass Leute, die eben Jesus Christus nicht zugewandt sind, in einer persönlichen Beziehung, sehen eben Gott nicht und Gottes Wort und Gottes Willen in ihrem Leben, in ihren Herzen, weil die Herzen deren Menschen erhärtet sind. Und nicht weich sind. Und sie sind ja nicht in der Lage, Gott zuzuhören. Und manche Leute machen, ohne jetzt irgendwie andere Leute irgendwie zu bewerten, völlig ohne Wertung, aber Leute sind nicht in der Lage, eben Gottes Willen in ihren Herzen wahrzunehmen. Ja, und Leute versuchen dann in eigener Kraft Dinge zu tun, in der eigenen Stärke. Und das sollen wir eben nicht tun. Ja, denn unser Herrgott ist souverän und hilft uns in unseren Entscheidungen, die wir treffen und treffen müssen, immer. Und ist immer, Gottes Wille ist immer das Allerbeste für uns. Und was sein Bestes ist, ist oft anders, was wir denken, was das Beste ist. Und auch sein Zeitrahmen ist oftmals anders als unser. Zum einen, als ein Beispiel, ist eben auch sein Schutz da. Gott sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und wird uns niemals ins Herz sprechen, irgendwas zu tun, was nun außerhalb seines Willens ist oder wenn er Gefahr sieht für uns. Ja? Also es ist nur ein Beispiel, wo es sich lohnt, zuzuhören und in Wort und Gebet zu Gott zu kommen. Und das ist eben hier die Aufforderung, wie wir haben im Hebräerbrief, auf Gott zu hören. Das ist wichtig, das ist nicht keine Option oder eine Option oder eine Möglichkeit von vielen. Es ist die Aufforderung, dass wir Gott zuzuhören. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir beten und danken dir für dein Wort und hilf uns, dir zuzuhören und mit unseren Herzen dir zugewandt zu sein. Und dass du uns in unser Herzen sprichst, was du vorhast in unserem Leben und auch deinen Zeitrahmen, dass du uns hilfst, zu verstehen, dass wir gut daran tun, dir zuzuhören und dir auch zu folgen. Und dass du einen persönlichen Plan für uns hast, für alle Menschen und einen persönlichen Zeitrahmen auch, der sehr, sehr unterschiedlich ist oder sein kann und auch ist von Mensch zu Mensch. Hilf uns, das zu verstehen und hilf uns dir, und dass wir uns dir unterordnen, lieber Herr Jesus, als reuige Sünder. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.